In Palermo verhaftete man Vito Cascioferro wegen des Verdachts des Mordes an Petrosino. Dazu Paolo Palazzotto und 13 weitere Männer. Doch die Anklage scheiterte rasch vor Gericht und alle Angeklagten wurden freigesprochen. Wie Polizeipräsident Sciola prophezeit hatte, meldete sich nicht ein einziger Zeuge, der wusste, wer den Amerikaner ermordet hatte. Genau das, was Petrosino sein Leben lang angeprangert hatte, bewahrte nun auch seine Mörder davor, überführt zu werden. Noch Jahrzehnte später gingen Tipps und anonyme Briefe bei der Polizei von Palermo ein. Im Februar 2013 führte die italienische Polizei eine groß angelegte, verdeckte Ermittlung mit dem Codenamen Apokalypse gegen die Drogenmafia in Palermo durch. Verblüfft hörten die Beamten dank ihrer Wanzen den Verdächtigen Domenico Palazzotto über den Mord prahlen. »Petrosino?« fragte der 28-Jährige ein paar Landsleute. »Der Onkel von meinem Vater hat den gekillt. Kann euch die Bücher zeigen. Wir Palazzottos sind schon seit 100 Jahren Mafiosi.« Und warum musste Petrosino diesem aufstrebenden jungen Gangster zufolge sterben? »Er kam rüber von Amerika, wollte ihr Stunk machen, bei der Mafia rumschnüffeln.« Nachfahre des Manns zu sein, der Petrosino umgebracht hatte, hätte den jungen Ganoven sicher sehr stolz gemacht. Doch leider brachte er da ein paar Dinge durcheinander. Die italienische Polizei geht nicht davon aus, dass Domenico irgendwo mit dem Palazzotto verwandt ist, der damals wegen des Mords verhaftet wurde. Sie glaubt vielmehr, dass sich hier nur jemand mit den Federn eines Mords schmücken wollte, mit dem seine Familie nicht das Geringste zu tun hatte. Für Italiener hat die Ermordung Petrosinos einen ähnlichen Stellenwert wie das Attentat auf JFK für Amerikaner. Beide Morde haben einen schalen Beigeschmack und es kursieren Dutzende Theorien darüber, wer wirklich abgedrückt hat. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied. Die Motive der diversen Verdächtigen in der Sache JFK könnten unterschiedlicher nicht sein. Der Mob, die CIA, die Kubaner, die Russen. Den Verschwörungstheoretikern zufolge hatte jede dieser Gruppen ihren eigenen, den anderen oft widersprechenden Grund, Kennedy tot sehen zu wollen. Bei Petrosino liegt die Sache anders. Zwar gibt es zahlreiche Gerüchte über die Täter, doch das Motiv ist immer dasselbe. Petrosinos Kampf gegen die Black Hand und die italienische Unterwelt. Widersprechende Theorien gibt es nicht. In diesem Sinne spielt es letztlich keine Rolle, wer an jenem Abend in Palermo tatsächlich geschossen hat. Von tausenden Männern hätte es jeder aus annähernd denselben Gründen getan haben können. Der Mord an Petrosino ist das seltene Beispiel eines wahrhaft kollektiven Verbrechens.